Also, außer Kontrolle. Radio Glasnost. Jeden letzten Montag im Monat. Von 21 bis 22 Uhr. Auf UKW 103,4 MHz. Radio Glasnost. Der Pravda vom vergangenen Mittwoch konnte man ein überzeugendes Stück der Kultur des politischen Streites entnehmen, die seit neuestem im obersten Sowjet, der UdSSR, gepflegt wird. Da fragte Michail Gorbatschow anlässlich der Debatte über Nagorno-Karabach den armenischen Abgeordneten Ambar Zumjan: Sind Sie sicher, im Namen des Volkes zu sprechen? Und wen wundert's, er war sich sicher. Solcherlei Gewissheit hätten wir gerne mal, aber Hörer sind einfach so eine unsicheren Kandidaten. Mit Sicherheit lassen sich allerdings die Themen benennen, die heute auf euch lauern. Da haben wir zuerst einmal einen Nachschlag zum Kirchentag von unten. Punk ist nicht Saufen, sondern Kampf. European Youth Forest Action, das Sommertreffen der Europäischen Waldaktion in Krakau. Das ist das zweite Thema. Was kostet ein Beischlaf in der Diskothek Krak? Um Umwelt geht es auch im dritten Beitrag, der sich mit dem Uranabbau in der DDR befasst. Letztes Thema, Liebe. Das ist ja schon an sich eine komplizierte Sache. Noch schwieriger wird es, wenn die sozialistische heterosexuelle Pflichterfüllung verweigert wird. Schwule in der DDR. Am Mikrofon Ilona Marenbach. Der Boss wird jetzt kurzerhand vom Sockel geschubst. 160.000 sind ja eigentlich genug. Unsere Berichterstattung zum Kirchentag von unten in Halle ist nicht nur auf Zustimmung gestoßen. Da war insbesondere eine Passage, die missfiel. Zitat: Böse Zungen behaupten, der Kirchentag von unten sei nichts anderes gewesen als eine Punkfete mit Diskussionseinlage. Dank des großzügigen Alkoholverkaufs wimmelte es auch bald von betrunkenen Punks, die ihre Angst vor einem Skinhead-Überfall offensichtlich mit Bier betäuben mussten. Das sehen nun einige Beteiligte völlig anders. Zitat: Erklärung zur letzten Glasnost-Sendung. Am 27.06.88 wurde die Sendung Radio Glasnost CU 100 ausgestrahlt. Dort wurde unter anderem über den Kirchentag von unten Halle berichtet. Wir wehren uns gegen die Lügen, die dort von Radio Glasnost bzw. von denjenigen, die diesen Beitrag zusammengestellt haben, verbreitet wurden. Erstens, es wurde gesagt, dass sich Punks besoffen haben, weil sie Angst hatten vor einem Skinhead-Überfall. Zweitens, dass es so aussah wie eine Punkfete mit Diskussionen. Drittens, es wurde eine falsche Soli-Erklärung für das Kubat-Dreieck verlesen, die nicht als Soli-Erklärung verabschiedet wurde. Wir weisen darauf hin, dass Punks bei der Vorbereitung halfen und energisch darauf drängten, dass keine Skins bei dem KTVU reinkommen. Wegen Stress und faschistischer Einstellung. Wir Punks waren es immer, die Skins rausprügelten. Siehe Zionskirche, 400 Nicht-Punks sind weggerannt, ca. 30 Punks haben die Skins rausgeprügelt. Außerdem wurde eine falsche Soli-Erklärung vorgelesen, die nicht vom Kirchentag von unten verabschiedet wurde, sondern als offener Brief an den Senat von West-Berlin und an die Regierung der DDR. Wovon wir uns distanzieren, weil es ein Arschtritt für das Kuba-Dreieck ist. Wir fordern Radio 100 auf, die Sachen richtig zu stellen, bis spätestens zur nächsten Sendung. Wir warnen jeden davor, über uns Scheiße zu erzählen. Wir lassen uns nicht verscheißern, auf Scheiße folgt Aktion und Reaktion. Zu unserem Punk-Verständnis, Punk ist nicht Saufen, sondern Kampf. Solidarische Grüße und Autonomie für das Norbert-Kuba-Dreieck. Einige Punks aus Berlin, Hauptstadt. Ja, soweit zu dieser Erklärung. Fangen wir mal mit der falschen Solidaritätserklärung an. Wir wissen nicht, welche inhaltlichen Differenzen auf dem Kirchentag von unten zu beiden Erklärungen geführt haben. Jedenfalls wurde uns der offene Brief als eine Solidaritätserklärung übermittelt. Dass es offensichtlich unterschiedliche Eindrücke von diesem Kirchentag von unten gab, könnt ihr auch mit der Bemerkung, wir warnen jeden davor, über uns Scheiße zu erzählen, nicht vom Tisch wischen. Ich werde mich im Übrigen hüten, das Mäntelchen der objektiven Wahrheit über diese Sendung zu legen. Dazu haben wir selbst zu wenig redaktionelle Eingriffsmöglichkeiten. Es bleibt einfach bei der simplen Feststellung, wer Interesse an einer Diskussion über die Bewegung in der DDR hat, sollte sich daran beteiligen. Hörerkritik ist ja schon mal nicht schlecht. Beiträge wären besser, beides zusammen geradezu ideal. Kommen wir zu unserem ersten Thema. Die Medien haben ja fieberhaft darüber berichtet, Michail Gorbatschow war in Polen. Im Vorfeld des Gorbatschow-Besuches wurden am 11. Juli etwa 200.000 Polizisten aus dem ganzen Land in Krakau zusammengezogen. In Warschau hatte es Gerüchte über etwaige Streikaktionen in Nowa Huta und Krakau gegeben. Der Marktplatz und alle Straßen des Zentrums wurden seit Sonntagnacht gereinigt und gesprengt sowie Absperrgitter errichtet. Am 12. Juli war schon frühmorgens das gesamte Stadtzentrum Krakaus rund um den Marktplatz gesperrt. Nur ein Spezialausweis konnte Zutritt verschaffen. An den Absperrungen spielten sich zum Teil tragische Szenen ab. Kinder wollten zu ihren Eltern, Rentner und Kranke blieben ohne Fürsorge, Kontoinhaber ohne Geld, Schwarzgeldtauscher und Zuhälter blieben ohne Tageseinnahmen. Auf dem Marktplatz befanden sich fast nur bestellte Jubler, im DDR-Sprachgebrauch Wink-Elemente genannt. Gleichzeitig zum Gorbatschow-Besuch, der zu solch dramatischen Schicksalen führte, fand auch das Sommertreffen der Europäischen Waldaktion in Krakau statt. Dazu der folgende Bericht. Die European Youth Forest Action 88 ist ein internationales Vorhaben der Jugendumweltorganisation gegen das Waldsterben in Europa. Es wird von über 75 Jugendorganisationen in Ost und West unterstützt. Das Sommercamp wurde vom 10. bis 16.07. vom polnischen Öko-Club in Krakau veranstaltet. Schirmherr war der polnische Umweltminister Professor Michner, welcher am ersten Tag des Treffens zu einer Podiumsdiskussion mit den etwa 126 Teilnehmern zusammentraf. Neben herausragenden Figuren der europäischen Ökologiebewegung wie Ed Romain und Sigmund Fuhrer waren Vertreter von Greenway Budapest und junger Ökogruppen aus der Sowjetunion, Polen und der DDR anwesend. Die meisten von ihnen wohnten in Militärzelten am Rande von Krakau. Die Veranstaltungen waren gut organisiert. Ab 9.30 Uhr gingen die Exkursionen in Gruppen los zu Besichtigungen von Industriebetrieben und Umweltschäden in der Umgebung von Krakau. Nach dem Mittagessen im Nova-Restaurant wurde in Gruppen thematisch diskutiert. Meist im Theater Stu oder im Hauptsitz des Öko-Clubs im Kulturhaus auf dem Marktplatz. Nach dem Abendessen um 19 Uhr gab es meist eine Kulturveranstaltung, bei welcher sich die Teilnehmer näher kennenlernen konnten. Am 13.07. wurden in 5 Gruppen abschließende Problemdiskussionen durchgeführt. Zu sauren Regen und Waldsterben, Ost-West-Kooperationen in der Ökobewegung, Koordinierung der Jugendbewegung zu Umweltfragen, Vernichtung der tropischen Wälder und Folgen für die Umwelt, Energieprojekte. Die Gruppen gaben eine Einschätzung der Arbeit und des Problemthemas. Die Einschätzungen wurden auf der Plenartagung am Abend verlesen und diskutiert. Bei der Diskussion der Ost-West-Kooperation wurde die Position der Umweltgruppen in den einzelnen sozialistischen Ländern deutlich. In Ungarn und Polen, Estland und der Ukraine können sich autonome Umweltgruppen konstituieren und als selbstständige Organisationen anmelden. In Ungarn werden Umweltgruppen vom Jugendverband akzeptiert und finanziell unterstützt. In Polen werden die internationalen Kontakte der Öko-Clubs vom Umweltministerium unterstützt, ebenso die wissenschaftlichen Projekte. Wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen stellen ihre Räumlichkeiten und Potenziale für die Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und internationaler Treffen zur Verfügung. In der Ukraine hat sich die Umweltschutzorganisation Zeleni Svit formal dem Friedenskomitee angeschlossen, ist aber organisatorisch und administrativ selbstständig und stellt eine Assoziation von Mitgliedern, Gruppen, Kollektiven mit ökologischen Anliegen dar. Beim ersten Treffen sowjetischer Umweltgruppen in Kiew waren 36 Gruppen vertreten. In Estland hat die Umweltbewegung offiziellen Charakter und wird stark von der nationalen Wiedergeburt beeinflusst. Durch ihre nationalistische Prägung erreichen die Ökogruppen breite Massen der Bevölkerung. Bei angemeldeten Demonstrationen zu Umweltproblemen nehmen 5.000 bis 150.000 Menschen teil. Es darf seit kurzem wieder die estnische Nationalflagge gezeigt werden. Der Grund für die Schaffung unabhängiger, nicht staatlich gelenkter Umweltorganisationen war, nach übereinstimmender Darlegung der Teilnehmer, die Verbürokratisierung der staatlichen Organisationen, die Uneffektivität, die Loslösung von den Basisproblemen. Durch den Übergang in Ungarn, Polen, der Sowjetunion zur Selbstfinanzierung der gesellschaftlichen Organisationen ist die Auflösung oder die Neuorganisation der Altbürokratie nur noch eine Zeitfrage. Wesentlich problematischer ist die Situation der Umweltgruppen in der DDR, der CSSR und Rumänien, wo diese Gruppen nur teilweise geduldet werden, da die Existenz drohender Umweltprobleme bzw. die Notwendigkeit der ökologischen Basisbewegung zum Problembewusstsein verleugnet wird. Die Tätigkeit und die Kontakte der Gruppen wird durch den Staat zum Teil empfindlich gestört. So konnten die Vertreter der CSSR gar nicht, die der DDR nur teilweise anreisen. Nicht anreisen konnten zum Beispiel Mitglieder des grünen Netzwerks Arche. In einem offenen Brief an die KSZE-Nachfolgekonferenz in Wien äußern sie sich zur internationalen ökologischen Zusammenarbeit und Reisefragen. Wenn man selbst innerhalb der sozialistischen Länder nicht reisen kann, dann gibt es auch keine ökologische Zusammenarbeit. Zusammenarbeit lebt ja von intensiven Kontakten und die stellen sich auf, sagen wir mal, vielfältige Weise her. In Krakow wurde beispielsweise nicht nur trocken debattiert. Einer eher feuilletonistischen Darstellung des Sommertreffs entnehme ich, dass im Studentenclub Rotunda eine Ökodisco stattfand. Zitat: Beim preisgünstigen Angebot von Getränken und Diskomusik wurden die persönlichen Kontakte intensiviert. Da die weiblichen Umweltschützerinnen in der Minderzahl waren, wollten einige ihr Glück in der Diskothek Krak versuchen. Bei einem Eintrittsobolus von 860 Zloty erwartete die vergnügungshungrigen Öko-Freaks ein gedämpftes Halbdunkel, wo sich an den Tischen betrunkene Männer und junge Frauen mit verquollenen, schminkeverschmierten Gesichtern lümmelten. Auf dezente Anfrage an den Kellner wurde kurzerhand ein Tisch mit zwei Mädchen frei. Nach dem zweiten Tanz verabschiedete sie sich mit dem Hinweis, dass der Beischlaf 150 Mark kosten würde und wenn wir Interesse hätten, in die Bar kommen könnten. Gleichzeitig setzte die Musik aus und war nur nach Bezahlung von 1000 Zloty an den Diskjockey wieder in Gang zu bringen. Etwas frustriert schlossen wir den Abend mit einer Lebensdiskussion unter Männern ab. Beitrag Ende. Mich würde ja interessieren, was bei dieser Diskussion herausgekommen ist. Ich bin nicht schuld, meinen dazu die fanatischen Friseure. We'll be right back. Ja, auch die fanatischen Friseure können wir heute leider nicht ausspielen. Es gibt einfach zu viel Themen. Solange es nicht zu Unfällen und Supergaus in Kernkraftwerken kommt wie in Tschernobyl, sind Atomkraftwerke in der Kette der Atomindustrie noch am geschütztesten, so komisch das klingt. Wesentlich gefährlicher ist die tagtägliche Verseuchung beim Uranbergbau. Uranabbau wird dort betrieben, wo er politisch auf den geringsten Widerstand stößt, war der Kernsatz einer Konferenz im April in Hamburg, die von Vertretern der Ureinwohner Kanadas, den USA, Australien und Polynesien veranstaltet wurde. Auf den eingeborenen Gebieten dieser Länder wird seit Jahren unbekümmerter ökologischer Raubbau betrieben. Unter dem Titel Sonnensucher sind sie in die Filmgeschichte eingegangen, die Bergarbeiter der sowjetisch-deutschen Aktiengesellschaft Wismut. Sie galten jahrelang als gut bezahlte Elitearbeiter. Die Kehrseite dieser Bezahlung wurde bislang immer unter den Teppich gekehrt. Pechblende ist der Titel einer Broschüre von Michael Beleitis, die sich mit dem Uranbergbau in der DDR befasst. Sie ist die erste Studie, die sich ausführlich mit der Gefährlichkeit des Uranabbaus auseinandersetzt. Bisher galten alle Daten dazu als geheim. Worum es beim Uranabbau geht, hört ihr jetzt von Michael Beleitis. Liebe Teilnehmer und Gäste der Ökumenischen Versammlung, Uranbergbau in der DDR, das ist nichts völlig Neues. Seit 1946 wird durch die sowjetische und später durch die sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft Wismut Uranerz abgebaut. Anfangs konzentrierte sich der Uranabbau im westlichen Erzgebirge um Johanngeorgenstadt, Schwarzenberg, Aue und Schneeberg. Heute ist ein kleineres Abbaugebiet im Elbsandsteingebirge und ein weitaus größeres im Gebiet um Gera und Ronneburg. Ich wohne jetzt seit über 6 Jahren in Gera. Ich bin nicht direkt von den Folgen des Uranbergbaus betroffen, aber ich bin betroffen davon, dass ein so großer Problembereich bisher völlig verschwiegen wurde. In Gera und Umgebung existieren immer wieder zum Teil unglaubliche Gerüchte über die Wismut, wie die Leute hier sagen. Demgegenüber sind Informationen über den Uranbergbau und seine möglichen Auswirkungen auf Natur und Menschen offiziell kaum zu erfahren. Das waren für mich Gründe, mich mit dem Thema Uranbergbau intensiver auseinanderzusetzen. Dass die Energiegewinnung aus der Urankernspaltung selbst bei einer völligen Sicherheit der Kernkraftwerke keine saubere Energiequelle ist, wird klar, wenn wir uns die Folgen des Uranbergbaus näher betrachten. Die bergbaulichen Folgen auf die Landschaft sind nicht wesentlich anders als die im Kohlebergbau. Auch dem Uranbergbau mussten ganze Ortschaften weichen. Die Dörfer Schmirschau, Gessen, Kulmitsch, Lichtenberg und Helmsdorf sowie die Altstadt von Johanngeorgenstadt sind Beispiele dafür. Quadratkilometer große Abfallerzhalden, Tagebau und Schlammdeponien prägen heute das Landschaftsbild. Die Auswirkungen auf Menschen und auf die natürliche Umwelt beim Uranbergbau sind von ganz anderer Qualität als beim übrigen Bergbau. Uran ist radioaktiv. Das natürliche Uran kommt nur in Verbindung mit seinen radioaktiven Zerfallsprodukten vor. Das sind Thorium, Radium, Radon, Polonium und andere radioaktive Elemente. Das Gefahrenpotenzial des Uranbergbaus ergibt sich dadurch, dass diese radioaktiven Stoffe aus der Tiefe der Erde an die Oberfläche befördert werden und bei den einzelnen Prozessen des Uranbergbaus zum Teil an die Umwelt abgegeben werden und damit in die ökologischen Kreisläufe gelangen. Die radioaktiven Belastungen in den betroffenen Gebieten sind praktisch für ganz lange Zeiträume. Das Uran-238, das hierbei die entscheidende Rolle spielt, hat eine Halbwertszeit von 4,5 Milliarden Jahren. Bei Zwickau und bei Seligenstädt südlich von Gera befinden sich riesige Schlammteiche, in denen die radioaktiven Abfallstoffe aus den Uranerzaufbereitungsbetrieben deponiert werden. Bei trockenem Wetter trocknet der Schlamm an der Oberfläche aus, es bildet sich feiner Staub. Dieser radioaktive Staub, der alle Zerfallsprodukte des Urans und einen Teil des Urans selbst enthält, wird dann vom Wind verweht. Bei stärkerem Wind entstehen hier regelrechte Sandstürme. Besonders betroffen sind davon die Menschen in Oberrotenbach bei Zwickau. Sie wohnen direkt neben einer solchen Schlammdeponie, neben der Schlammabsetzanlage des Aufbereitungsbetriebes Grossen. Einwohner erzählen, dass bei starkem Westwind ununterbrochen riesige Staubwolken durch das Dorf geweht werden und dass der feine Staub durch alle Fensterritzen in die Häuser dringt. Das gasförmige Radon, das jederzeit aus dem Uranerz und aus den Erzabfällen entweicht, ist unsichtbar. Es ist jedoch ein entscheidender Faktor bei der radioaktiven Belastung der Atemwege. Es gibt keine ungefährliche radioaktive Strahlung. Jede Erhöhung der Strahlenbelastung, und sei sie noch so gering, ist mit einer entsprechenden Erhöhung der Krebsrate verbunden. Ein erschreckend großer Teil der Uranbergarbeiter stirbt an Lungenkrebs. Die offiziellen Statistiken werden geheim gehalten. In der Bevölkerung ist im betroffenen Gebiet jedoch überall große Beunruhigung. Es sind nicht nur Bergleute, sondern auch andere Menschen, die im Umfeld des Uranbergbaus wohnen, betroffen. Einwohner erzählen von einer auffallenden Häufigkeit von Krebs, Leukämie, Impotenz bei Bergarbeitern, Haarausfall und von ständiger Müdigkeit. Es ist nicht gerechtfertigt, all diese Ängste der Bevölkerung als übertrieben oder als unbegründet einzustufen, denn es wird über die gleichen Erscheinungen berichtet, die auch in der internationalen Fachliteratur mit dem Uranbergbau in Verbindung gebracht werden. Die Problematik Uranbergbau hat noch eine andere, vielleicht viel bedeutendere Ebene. Das Uran ist nicht nur Rohstoff für Kernkraftwerke, Uran ist auch die Grundlage für die Herstellung von Atomwaffen. Viele unserer Mitmenschen, auch Gemeindeglieder unserer Kirchen, sind im Uranbergbau an der Gewinnung des Materials für Atomwaffen beteiligt. Hier ist unsere Friedensverantwortung angefragt. 1983 hat der Ökumenische Rat der Kirchen in Vancouver in der Erklärung zu Frieden und Gerechtigkeit formuliert: Die Herstellung und Stationierung von Kernwaffen sowie deren Einsatz sind ein Verbrechen gegen die Menschheit. Weiterhin wird in dieser Erklärung dazu ermutigt, die Arbeit an Projekten, die mit Atomwaffen oder atomarer Kriegsführung zu tun haben, zu verweigern. Wenn wir diesen Beschluss mit den Fragen aufgreifen, wo wird das bei uns konkret und welche Konsequenzen hat das für uns, dann müssen wir nicht nur über die militärischen Strukturen und über die Wehrdienstfrage eine offene Diskussion führen, sondern zum Beispiel auch über die Beteiligung am Uranbergbau. Für die Existenz der Atomwaffen und für die Risiken der Kernenergieerzeugung sind nicht nur die führenden Politiker der Atommächte verantwortlich, sondern die gesamte Gesellschaft. Die an der Förderung und Verarbeitung des Urans beteiligten Menschen natürlich in besonderem Maße. Der Uranbergbau verdeutlicht den Zusammenhang von Friedens- und Umweltproblematik. Das Beispiel Uranbergbau zeigt, dass wir in unserem Land ganz konkret am Zustandekommen der globalen Bedrohungen beteiligt sind. Danke. Stop! waren jetzt nochmal die fanatischen Friseure mit Strahlung ist gesund. Dass man mit der Umwelt nicht so brutal umgehen soll, ist mittlerweile bis in die höchsten politischen Gremien vorgedrungen. Fortan lieben alle die wilden Pflänzchen. Während auf der einen Seite ökologische Liebeserklärungen verbreitet werden, wird auf der anderen fleißig ausgegrenzt, was sich der gesellschaftlichen Norm widersetzt. Das bekommen Lesben und Schwule täglich zu spüren, auch in der DDR. Zur Lebenssituation von Schwulen erreichten uns die folgenden Bemerkungen, ein Interview sowie eine Buchbesprechung. Genügend Material fast für eine ganze Sendung. Zunächst also die Bemerkungen zur konkreten Lebenssituation der Schwulen in der DDR. Bemerkungen zur konkreten Lebenssituation der Schwulen in der DDR. Seit Anfang der 80er Jahre ist das Thema Homosexualität in der DDR-Öffentlichkeit überhaupt erst präsent. Erste Schritte weg vom bisherigen Tabu. Homosexualität wird nun offiziell nicht mehr als Krankheit oder als pathologische Abartigkeit dargestellt, was allerdings bisher nur wenig an der konkreten Lebenssituation der Betroffenen geändert hat. Ebenso wenig wie an der Meinung der nach dem sogenannten gesunden Volksempfinden denkenden Masse der Bevölkerung, die dieses Thema lieber noch auf Arschficker-Klischee reduziert. Zugegeben, seit 1968 mit Einführung des neuen Strafgesetzbuches gibt es keine strafrechtliche Verfolgung und Diskriminierung vom Gesetz her. Doch die bisher erfolgten Publikationen blieben im Wesentlichen bei der sexuellen Seite der schwulen Problematik stehen. Mit bloßen Appellen zu mehr Toleranz, so der aufklärerische Tenor, soll den Schwulen schon geholfen sein. Immerhin kommt die Wochenpost in ihrer Ausgabe 44 1987 zu der Einsicht, dass die Probleme nicht aus der Homosexualität an sich erwachsen, sondern aus der Reaktion der Gesellschaft darauf. Doch konkrete Vorschläge, wie Schwule mit ihrer spezifischen Eigenart gleichberechtigtes Leben in der DDR vollziehen können und welche Voraussetzungen dafür überhaupt erst einmal geschaffen sein müssten, blieben die Autoren schuldig. Die tatsächliche Realität, die viele Schwule in der DDR durchleiden müssen, heißt Isolation, Vereinsamung, Ausgrenzung und Demütigung. Da gibt es Prügelangebote von Skins und anderen starken Männern. Da stoßen Homosexuelle auf Unverständnis auf dem Wohnungsamt, ertragen die eingeschränkte Berufswahl, die Hänseleien im Wohngebiet. Die meisten fristen ein Leben am Rande der Gesellschaft, in der Gosse und zum Teil abgeschoben in die kriminelle Halbwelt, wo Nötigung und Erpressung warten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass einige wenige Homosexuelle in künstlerischen Berufen oder in der Gastronomie durchaus integriert sein können. Obskure Treffs auf der Klappe, das sind stadtbekannte öffentliche Klos, sichern ihnen eine schnelle, anonyme Nummer. Bis auf ganz wenige und deswegen überlaufene Cafés sind den Schwulen und Lesben in der DDR öffentliche Räume verbaut. Vom Staat werden einzig die allgemeinen Ehe- und Sexualberatungsstellen als Gesprächspartner angeboten. Wenig hilfreich, da Schwule meistens alle möglichen, nur keine sexuellen Probleme haben. Es existieren kirchliche Selbsthilfegruppen, die zwar nur wenige Homosexuelle erreichen, die aber als erste selbstbestimmte Oasen Freiräume für Selbstdarstellung und Kommunikation sowie politische Aktivität bieten. Kaum jemanden dürfte bekannt sein, dass ausgerechnet an der Sektion Marxismus-Leninismus der Humboldt-Universität eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe mit dem programmatischen Namen Integration Homosexueller in die Gesellschaft existiert. Dr. Phil Tinius, einer aus der Uni-Gruppe, erläutert, wie den ungefähr 850.000 Homosexuellen in der DDR-Gesellschaft begegnet wird. Die DDR-Gesellschaft bringt es den Homosexuellen gegenüber zu keiner richtigen Akzeptanz, sondern nur zu einem abstrakt-humanistischen Gewähren. Der Philosoph weiß offensichtlich, wovon er redet. Ja, soweit die Bemerkungen der Lebenssituation der Schwulen in der DDR. Eigentlich waren für diesen Schwerpunkt bestimmte Musiken gewünscht. Ich sag's schon mal gleich. Das, was ihr wolltet, haben wir einfach nicht mehr auftreiben können. Sorry. Einer von den ungefähr 850.000 Homosexuellen ist D., der im Folgenden von seinen persönlichen Erfahrungen berichtet. Ich suche eine absolut große Enttäuschung. Ich bin hier belogen und bestohlen und beklaut worden und weiß ich was alles. Also ich jedenfalls, ich bin der harte Kern, wisst ihr mehr? Ich habe das mal so auf meine Fahne geschrieben, wie das mal einer gesagt hat. Der hieß, jetzt zitiere ich wieder, verstehst du? Ich bin halt etwas wunderlich, hab weder Weib noch Kind und wenn ich welche will, dann heißt es, ach Gott, ja gar nicht hin, der spinnt. Früher konnte ich jeder im Nu den Kopf verdrehen, heute auch, die gucken immer weg, wenn sie mich sehen. Naja, gut. Also mir ist das ja, also ich würde mich so einordnen, dass ich sagen kann, pass auf, ich gehe auch in die Sauna. Okay, ich bin schwul, sagt Dietmar nach längerem Zaudern, aber ich habe nie gelernt, es kundzutun. Dietmar ist Berliner, genau 40 Jahre alt. Er lebt immer schon allein. Ein Einzelgänger, der unter seiner Situation schwul zu sein leidet, sich zurückzieht und mit zunehmender Angst ans Älterwerden denkt. Dietmar hat sich in eine im Hinterhaus gelegene muffige Parterrewohnung verkrochen. Die feuchten Wände sind sorgsam mit Holz verkleidet. Weder der, der auf der Szene ist, noch der mit der Szene zu tun haben will. Ich bin wirklich ein ganz kleiner Pinkel, der das Pech hatte, nicht akzeptiert zu werden. Männerposter in Küche und Klo. Die bronzene Statue eines anmutigen griechischen Jünglings residiert im Wohnzimmer. Die Glotze rührt täglich eine Sehnsucht nach einem Partner kaputt. Zahlreiche Bücher und zerfledderte bunte Heftchen ersetzen ihm die fehlende partnerschaftliche Kommunikation. Also ich kenne meinen Fall nur so weit und den deute ich auch immer denn dahin. Ich gebe niemandem die Schuld, aber das ist einfach und allein so passiert, dass wir liefen immer nackend rum. Weißt du? Immer schon. Aber er war immer ein bisschen frühreifer oder umgekehrt oder war etwas schneller oder weiß ich nicht. Und dann kam das einzig und allein irgendwann mal, dass man sich denn befasst hat oder mit dem Thema oder befasst mit Befummeln oder. Und dann, was weiß ich, war ich mit dem Fahrrad unterwegs oder was, und da kam so ein älterer Typ da und meinte eben, mein Gott, hast du eine hübsche Hose oder weiß ich was oder so. Und dann war das Ding geplatzt und das ist die einzige Stelle, die ich eigentlich immer noch verfluche, wisst ihr? Diesen Typen, ich sag das mal, vielleicht hat er mir ein bisschen oder überhaupt mein Leben gestohlen. Weißt du? Er hat mein Leben gestohlen. Wie soll ich mich ausdrücken? Verführt ist doch Quatsch. Wir reden doch hier nicht um Verführen, wir reden doch hier über Liebe, ey. Und Liebe ist ein Verständnis und ein Verständnis ein Problem und was weiß ich. Nee, ist kein Verführen. Ich möchte das nicht so ausgedrückt wissen. Und ich flehe das auch nie einig zu sprechen, oder? Da ist irgendwas da. Wisst ihr, macht Klack, Klick oder was weiß ich. Man kennt sich, man versteht sich. Und was weiß ich. Man fässt sich jetzt an. Wisst ihr, meine? So. Man ruppelt jetzt so. Und nächsten Tag sagt man, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Verstehst du, was ich meine? Ach, das war ja ein Junge, oder? Das ist einfach so, das ist wirklich so. Und dann macht man sich Vorwürfe und dann schreibt man dahin, lieber Herr Professor, ich möchte nicht schwul sein. Das ist was ich meine. Das geht nicht. Da ist irgendwas bei. Wisst ihr, die Beziehung. Und das ist auch keine Verführung. Das tiert einfach nicht. Wenn einer von Verführung redet, der hat der Minderwertigkeitskomplexe, bilde ich mir ein. Und Minderwertigkeitskomplexe sind eben die Verführung. Letztendlich. Denn die Sexualität oder was weiß ich, die gehört nun mal zum Menschen. Und die ist nun nicht mehr aufhaltbar. Das ist nicht so wie so ein Köter, der alle 6 Wochen seine Laufzeit kriegt oder was. Sondern dann musst du einfach das mal machen. Und dann ist dir das auch real, wer das ist oder was das ist. Aber wenn du aufwachst und sagst, ach Mensch, das war aber erst ein leer Kerl oder was, wisst ihr, meine? Dann ist das scheiße. Und dann ist das Verführung zum Schluss. Nee, segne. Abend für Abend geht's auf Kneipentour, stets mit dem einen Ziel, einen jungen Burschen für die Nacht abzuschleppen. Lieber dies als gar nichts. Zu einer dauerhaften Beziehung ist es bisher nicht gekommen. Dietmar gibt vor allem sich die Schuld daran. Er sitzt allein und wartet, liest viel und grübelt, meditiert vor sich hin und wird immer hoffnungsloser. Nee, die Bücher haben mich belogen und betrogen und bestohlen. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob man mich, vielleicht mach auch ich einen Fehler, dass ich, was weiß ich, zu direkt bin oder zu was weiß ich, zu hart oder irgendwie. Ich stehe dem Problem genauso entgegen. Ich sage, leck mich am Arsch, wisst ihr, meine Partner? Ey, zeig, was du willst. Und mir hat's doch keiner gezeigt. Und da bin ich ein ganz alter, harter Knochen. Da sag ich, ey, leck mich am Arsch, ey. Vielleicht halt damit Pech, weiß ich nicht. Ich hätte vielleicht mehr Partner oder ich hätte einen ganz berühmten, besonders guten Partner oder was. Aber ich kann es nicht zeigen und er kann es nicht zeigen oder umgekehrt, wir reden an die Banane vorbei und dann rutsche ich mit so einem Typen ins Bett, weißt du, die dann, was weiß ich, wie gesagt, mich belogen und bestohlen und betrogen haben. Weiß ich nicht. Aber die geben das wenigstens zu, na und? Dann liege ich hier auf der Matte und dann machen wir keinen Knack und dann ist Banane. Was soll denn? Jedes Treppenknarren im Hausflur erweckt in ihm Erwartungen. Sein Leben verrinnt zwischen Kneipe, Sauna, Fernseher und Job. Er hat sich lange schon aufgegeben, ohne je angefangen zu haben. Über die gesellschaftlichen Ursachen seiner Misere mag er nicht nachdenken. Schicksal wird es wohl sein müssen. Gleichaltrige aus dem vertrauten Kiez meiden ihn wie einen Aussätzigen. Manche belächeln ihn, den verhinderten Mann, der, oh wie verdächtig, ohne Familie lebt. Ich habe auf 3 Annoncen geschrieben, weil ich, was weiß ich, und da fängt wieder das Alter eine Rolle an zu spielen. Ich bin 40, okay. Aber die Typen, die jetzt, was weiß ich, mit 18 da, wisst ihr, die nicht. Aber mit 26, 27, die müssten eigentlich schon wissen, was sie wollen. Ja. Und wenn die eine Annonce aufheben, bin ich eigentlich überrascht, dass sie so viel Mut haben. Dass sie jetzt geht, eine Annonce aufzuheben und dass sie den Mut haben. Dann schreibe ich hin und dann sage ich, ich bin 40, aber Brille und Nichtraucher und gerne bei Kerzenschein mit roten Wellen und so. Da kommt keiner. Nee, hab ich auch auf jeden. Nee, weil ich muss dazu sagen, jetzt schon wieder, ich sagte doch, der Zenit überschritten ist. Das ist, Partner findest du nicht mehr, ist vorbei. Mit 40 hast du keine Chance mehr. Dann bist du weg vom Fenster. Und ich bin neulich, was weiß ich, in irgendeine Quise gesessen, war, verstehst du? Und da kommen dann 3 so einen Typen drin. Und dann dachte ich, Mensch, Professor hat da irgendwo recht gehabt oder was. Er hat die doch irgendwo mal bearbeitet. Aber so ein Typ, ey, also so echt so in seinem ganzen Haar, weißt du, so weibe schwul, ey. Aber da hätte ich ihn in die Fresse klatschen können. Auf der anderen Seite hätte ich ihn aber auch wieder lieben können, weil er, weißt du, weil er die Potenz hatte, sich eben so zu geben oder so zu zeigen oder so. Aber nee, ich weiß ich nicht, ich bin ein echter Mann oder ich weiß es nicht. Und deswegen suchen die ja auch in ihrer Zeitung manchmal männlichen Partner. Was weiß ich, was sie alle darin schreiben. Ja. Also ich suche nur nach großer Enttäuschung. Ich suche nach einer großen Enttäuschung. Ich bin schon so viel belogen und bestohlen worden. Ich suche nach einer echten großen Beziehung, ey, die mich enttäuscht. Echt. Wo ich alles andere wusste ich von vornherein, dass es nicht geht oder dass es nicht wird oder ja, wie würde das aussehen? Was weiß ich, wie eine normale Beziehung aussieht eigentlich. Wie ich mir das vorstelle, was weiß ich, er macht, was weiß ich, die Küche und ich komme vorbei und hau ihn auf den Hintern oder, weißt du, wie ich meine? Das, was weiß ich, oder wir pennen zusammen oder einzig und allein, ja, nur, nicht jeden Tag dasselbe, sondern nur damit man da ist, weißt du, dass man, darum geht es doch, dass man einen Partner hat, dass man einen hat, mit dem man quatschen kann, mit dem man ins Kino gehen kann, ins Theater gehen kann, einen Typen, wisst ihr, wie ich meine, den wo der dich kennt. Das ist ja nicht jeden Tag bloß die Pfeife ruppeln oder was. Das ist ja nicht so. Sondern nur einzig und allein. Nee, das so. Ja, wie soll man sich Partner aussuchen? Das kann man nicht sagen. Dietmar fühlt sich erpressbar und muss auch tatsächlich immer dann herhalten, wenn pubertären Knaben oder abgetakelten Familienvätern wieder mal so ulkig unten herum ist. Dietmar nimmt kein Geld, er nimmt hin und wartet. Wir haben versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Nicht ganz einfach, nach bald 4 Jahrzehnten praktizierten Versteckspiels und vollzogener innerer Abgrenzung. Ich will einfach nicht auffallen. Und durch das nicht auffallen wollen, fällt sie vielleicht auf. Schöne Leute so, unter den Jugendlichen oder wisst ihr was, die mich kennen, die zusammen, was wisst ihr, wo wir eine Sauna waren oder wisst ihr, oder wo ich die mal eingeladen habe. Aber ich sehe nicht unbedingt, ich sagte das ja, den Schwanz oder den Typen oder wisst ihr was, sondern die kommen dann und sagen, ey, der ist doch schwul oder da. Die haben überhaupt keine Begriffsvorstellung davon, die wissen überhaupt nicht, was los ist. Die können sich überhaupt nicht darin versetzen. Und so bin ich genauso, wisst ihr, meine? Ich muss mich dem anpassen. Ich muss sagen, ja, die haben recht. Denn im Prinzip, was weiß ich denn? Bin ich nun oder bin ich es nicht? Oder habe ich es nun oder habe ich es nicht? Und bis jetzt habe ich immer geschafft, ich lebe. Ich kenne das Leben von unten bis oben. Ich habe gelacht und ich habe mich gesehnt. Was hilft schon das Klagen, was hilft schon das Toben? Das habe ich mir langsam abgewöhnt. Ich kenne das Leben von oben bis unten. Ich habe die Menschen kennengelernt. Mich lockten die Welt und der Reiz des Bunten. Jetzt halte ich mich hübsch von Gefühlen entfernt. Nur manchmal, wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt und ich mit meiner Sehnsucht allein. Wenn die Kühle in meine Einsamkeit dringt, treten ins Zimmer Schatten herein. Warte ich dann und weiß nicht warum auf ein Wunder, das mir Licht ins Dunkel bringt. Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner Sehnsucht allein. Ich kenne die Liebe im Norden und Süden. Ich kenne sie in kühl und ich kenne sie in heiß. Ich kenne die Wünsche, die wilden, die müden. Ich kenne das Glück und ich kenne seinen Preis. Ich kenne die Liebe im Osten und Westen. Ich war in Paris und ich war in Shanghai. Wer so viel erlebt hat, der weiß am besten, die Liebe ist da und sie ist vorbei. Nur manchmal, wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner ins Zimmer Schatten herein. hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner Sehnsucht allein. Wenn die Kühle in meine Einsamkeit dringt, tritten ins Zimmer Schatten herein. Sie starren mich an und bleiben dann stumm. Da weiß ich dann und weiß nicht warum. Auf ein Wunder, das Licht ins Dunkel. Wenn auch nicht mit dem gewünschten Titel, so doch immerhin Udo Lindenberg, wenn die Sonne hinter den Dächern. Und zum Abschluss des Themas Schwule in der DDR, die Herausforderung an Wissen und Toleranz, eine Besprechung des Buches Homosexualität. Mit dem Buch Homosexualität von Professor Rainer Werner erscheint in der DDR das erste geschlossene populärwissenschaftliche Werk zu diesem bisher verdrängten Thema. Werner, Jahrgang 32 und Spezialist für Kriminalpsychologie an der Humboldt-Universität, bricht eine Lanze für die Schwulen. Er fordert für sie einen kulturvollen Ablauf ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen, fern von der Gosse und den dunklen Ghettos. Zitat: Da die Gesellschaft bisher zu wenig Chancen bietet, kulturvolle Kommunikation zu ermöglichen, im gepflegten Umgang Partnerschaften auszuloten und Bindungen natürlich entstehen zu lassen, die schließlich jene Qualität erreichen, die homosexuelle Beziehungen in echte Liebesbeziehungen umschlagen lässt, verweist sie den Homosexuellen in Ecken oder an den Rand kulturvoller Kommunikation. Der Zielpunkt bestehe in der Integration in das gesellschaftliche Ganze und der Wegfall der sexuellen Etikettierung. Als gesellschaftliches Problem bedarf die Homosexualität einer gesellschaftlichen Lösung. Integration bedeutet, dass die Schwulen in der DDR Heimat und Kommunikationsmöglichkeiten haben, mitten unter uns, mit aktiver Beteiligung. Sie bedeutet, dass Schwule als Persönlichkeit angenommen werden. Werner widmet der Befindlichkeit der Homosexuellen einen breiten Raum. Er packt alles auf den Tisch. Die anrüchigen Praktiken auf der Klappe, die Ängste und Vorstellungen, die überdurchschnittlich hohe Selbstmordrate, die Scheinehen und Erpressungen. Zahlreiche beklemmende Leserzuschriften illustrieren ein Leben unter unwürdigen Bedingungen. Gerade an dieser Stelle ist dieses Buch stark, sollte es vor allem von Nicht-Homosexuellen gelesen werden. Schließlich lautet der Untertitel des Buches »Herausforderungen an Wissen und Toleranz«. Nach einem ausführlichen Freud-Exkurs über den Gegenstand der Verdrängungsmechanismen listet Werner sämtliche systematisierte Partnerschaftstypen auf, die unter Homosexuellen vorkommen. Im Abschnitt über Lesben wird lediglich die weibliche Homosexualität erwähnt. Ein Mann schreibt über Männer. Ein Mangel des ganzen Buches. Nicht angebracht ist die Auflistung abnormen Sexualverhaltens. Dieses Kapitel ist kein Beitrag zur Homosexualität. Die Hinweise auf den berühmten Kinsey-Report sind wichtig. Doch vergeblich sucht der Interessierte dieses internationale Standardwerk der modernen Sexualforschung im Buchhandel. Am Ende der 180-Seiten-Broschüre wird der Autor wieder konkreter. Werner fordert folgende Veränderungen. Erstens die Einrichtung von Beratungsstellen für Homosexuelle. Zweitens die Einbeziehung von Schwulen in bestehende Kommunikationsmöglichkeiten wie Clubs und Wohngebietsgaststätten sowie veränderte Öffnungszeiten wegen der vermeintlichen Vorliebe der Schwulen fürs Nachtleben. Drittens die Erhöhung des Kulturniveaus der bestehenden Schwulencafés. Viertens die gleichberechtigte Bearbeitung der Wohnungsanträge von Schwulen. Fünftens eine juristische Klärung homosexueller Gütergemeinschaft und entsprechende Erbregelungen. Sechstens, die Diskussion über die Veränderung der strafrechtlichen Bestimmungen über den homosexuellen Verkehr mit Jugendlichen. Siebtens, eine freizügigere Anzeigengestaltung für die Partnerschaftssuche. Und achtens, gleiche Chancen in der Berufswahl. Diese Forderungen werden die wirkliche Integration noch nicht hervorbringen. Dazu müsste die Gesellschaft erst einmal Voraussetzungen schaffen, unter anderem eigene Publikation, Clubs, Cafés und Kneipen, sodass die Homosexuellen die Möglichkeit haben, zuerst ihre Identität als Person und als Gruppe in dieser Gesellschaft zu finden. Dennoch sind Werners Forderungen ein Anfang. Es bleibt aber zu fragen, was halten die Homosexuellen von seinem Integrationsmodell? Werner spricht zwar von einem wechselseitigen Lernprozess, vorerst haben bei ihm aber erst einmal die Homosexuellen zu lernen. Aus ihrem Coming-out wird sich schon alles andere ergeben. Zitat: Man bekennt sich zur Homosexualität, zum Partner, zu unserem Land und wirkt mitten in die Gesellschaft hinein. So viel zum Buch Homosexualität von Rainer Werner. Gestern erhielten wir noch eine Meldung, die wir aufgrund der Fülle der Themen nicht mehr in voller Länge bringen können. In Oranienburg versammelten sich nämlich am 10. Juli ca. 50 Leute, um den 54. Todestag des Anarcho-Revolutionärs Erich Mühsam zu gedenken. Diese Gedenkfeiern haben bereits Tradition. Schon vor 7 Jahren versammelten sich einige, um an der Gedenkstätte Gedichte zu verlesen und Blumen niederzulegen. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr und auch die unauffälligen Vertreter der Staatsmacht. Mancher konnte am Abend des Gedenktages einen Aufsatz Erich Mühsams in seinem Briefkasten finden, der Titel Staatsverneinung. Denn obgleich auch offiziellerseits als Antifaschist geehrt, ist in der DDR nicht alles, was Mühsam schrieb, veröffentlicht worden. Es besteht die Hoffnung, dass man sich zu Mühsams Geburtstag am 6. April 1989 in Oranienburg wieder trifft. Weil man ihn wieder trifft, weiß ich nicht, zum allerletzten Mal The Boss. Das war's mal wieder mit Radio Glasnost. Redaktion und Aufnahmeleitung hatte Dieter Rülf. Die Technik fuhr Uwe Nemo. Am Mikrofon war Ilona Marenbach. Und wir hören uns wieder am 29. August um 21 Uhr auf UKW 103,4 MHz. Und wer uns bis dahin noch was schreiben will, hier nochmal unsere Adresse: Radio Glasnost bei Radio 100, Potsdamer Straße 131 in 1000, Berlin 30. Also wie gesagt, bis denn, ciao.